Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder mal Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also keine neue Geschichte heute, sondern stattdessen gibt es eure Rückmeldungen und unsere Reaktionen darauf in Form eines Astrogeo-Plänkels. Und dieses Astrogeo-Plänkel ist Folge 103 von Astrogeo. Und wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen noch nicht gehört habt mit den Geschichten, dann könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach das heutige Astrogeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt es voraussichtlich schon in zwei Wochen. Die ist schon fast fertig geschrieben. Also fast. Man ist schon fast fertig recherchiert. Ja, das ist auch was. Genau, recherchiert, da bin ich auch schon soweit. Ja, aber da müsst ihr euch halt noch gedulden. Wir schauen jetzt ein bisschen zurück und ich glaube, ich würde mal anfangen mit der Folge 99. Aluminium im Himmel, wie Satelliten die Ozonschicht gefährden. Da hatte ich ja so ein bisschen von meiner Langzeitrecherche erzählt. Zum einen ein kurzer Kommentar von Martin auf unserer Webseite astrogeo.de hinterlassen. Martin schreibt, zunächst einmal ein Turbolob für die Folge über Gefahr, die Einmal-Satelliten darstellen. Anfangs war ich etwas skeptisch, ob mich das wirklich interessieren könnte und war dann über die Maßen verblüfft, wie spannend der Bericht war. Ein solches Thema derart fesselnd zu kommentieren, ist schon ein kleines Meisterwerk. Danke, Martin. Ja. Das ist sehr nett. Voll verdient. Genau, sowas muss man auch mal vorlesen für das eigene Selbstwertgefühl ab und zu. Sehr gut. Ja, genau. Und dann haben wir auch einen Kommentar bekommen vom Jan, auch auf der Webseite. Ich versuche da mal, der ist ein bisschen länger, aber da geht so ein bisschen, da ist noch eine inhaltliche Ergänzung drin, deswegen schaue ich mal, dass ich da den so ein bisschen paraphrasierend vorlesen kann. Also Jan schreibt, sehr schöne Folge. Ausgehend von der eher beiläufigen Bemerkung eines Astronomen, recherchieren, was mit dem Material aus verglühten Satelliten passiert, hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, Jan. Und dann schreibt er, er war auf die Problematik aufmerksam geworden, als letzten Oktober die Ergebnisse eines Fachartikels durch die Medien gingen. Also da gab es wohl bei Spiegel und bei Heise auch einen Artikel drüber. Und das Ganze bezog sich auf einen Artikel bei PNAS. Und in diesem Paper schreibt Jan, die hatten mit einem Höhenflugzeug der NASA Aerosolproben über Alaska in 30 Kilometern Höhe genommen. Also das ist ja dann schon Stratosphäre. Und sie auf Aluminium und andere Metalle analysiert und sie finden alle Elemente, die typischerweise in Satelliten und Raketen verbaut werden, und zwar in 10% aller Partikel, aber auch solche, die man in Meteoriten findet. Das heißt, man findet jetzt schon das Material aus der Raumfahrt in der Stratosphäre oder auch in der Ozonschicht und man findet sie in einer internen Mischung in den Partikeln. Also man findet in einem einzelnen Partikel Stoffe aus Satelliten und aus Meteoriten. Und dieses Forscherteam nutzte das, um über die Prozesse zur Partikelbildung zu spekulieren, ja, weil es da auch noch viele Fragen gibt. Also wie dieses Satelliten-Meteorit-Mischmasch sich bildet erstmal. Ja. Und zum Schluss schreibt Jan noch, ich weiß nicht, ob Karl diese Studie bewusst ausgespart hat oder ob er sie übersehen hat, weil er ja vor allen Dingen Kontakt zu den Modellierern hatte und ich kenne das selber von mir. Ich bin Meteorologe und beschäftige mich mit Messungen und sehe nicht unbedingt, was in der Modellierung passiert. Zitat Ende. Genau, vielen Dank, Jan. In der Tat, wo du das geschrieben hast, hat irgendwas in meinem Unterbewusstsein geflackert. Also diese Geschichte ist, glaube ich, schon an mir vorbeigeflogen, zumal ich ja wirklich auch seit Jahren eigentlich an diesem Thema dran bin. Aber ich glaube, ich hatte einfach in diesem Moment nicht die Kapazität, das intern abzuspeichern und mich dann daran zu erinnern, beziehungsweise in meiner Vorrecherche habe ich das dann wohl wirklich übersehen. Ich würde sagen, das ist die wunderbare Ergänzung zu meiner Folge, weil es ja die Simulationsergebnisse wirklich ergänzt durch reale Messungen und eigentlich die Simulationen ja auch bestätigt. Also dass es auf jeden Fall diese Rückstände gibt und sie sich auch dort irgendwie aufhalten. Und eigentlich bestätigt das Ergebnis auch zwei Sachen, die ich in der Folge gesagt habe, nämlich, dass wir uns gerade in einer kritischen Phase befinden, das durch die Raumfahrt verursachte Problem einzuschätzen. Und es zeigt auch die Komplexität des ganzen Problems, wenn man sich diese heterogene Zusammensetzung dieser Partikel anschaut. Ne? Also das ist einfach, ja, es ist nicht so einfach. Und man muss da jetzt wirklich mal forschen, was passiert und was das für die Ozonschicht bedeutet. Ja, es besteht ja auch noch die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht so viel für die Ozonschicht bedeutet, weil das irgendwie alles nur runterfällt und durchschwebt und vielleicht auf dem Weg schon genug mit dem Luftsauerstoff reagiert hat und einfach das Ozon gar nicht zersetzen kann. Aber das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Also vielen Dank. Ja, danke auch von mir. Dann würde ich mit dem Feedback zu unserem letzten Astrogeoplänkel weitermachen, in einem Astrogeoplänkel, in dem es um das Universum, um Satelliten, eben um deine Satellitenfolge ging und um Eichhörnchen. Es geht im Feedback nicht um Eichhörnchen. Aber wir hatten auch eine Diskussion über Übersetzungen von O-Tönen, von Zitaten, wenn wir mit Forschenden sprechen und dann Ausschnitte davon in unseren Podcast-Folgen vorspielen, wenn die auf Englisch sind, was wir dann damit machen. Dazu schreibt jemand auf Spotify, dass diese Person die Übersetzungen gut findet, denn manchmal höre ich beim Sprachenbruch gerade nicht mit 100% Aufmerksamkeit zu und dann warte ich, ob es eine Zusammenfassung auf Deutsch gibt. Ich habe mich gerade bei dem sehr schönen Abspann gefragt, gibt es auch Geo-Audio-Snippets in diesem Abspann? Also es sind ja nur Astro-Snippets. Ja. So, geil. Wo ist die Geologie im Jingle? Also ich würde sagen, Geo hat da eigentlich ein Übergewicht aus meiner Sicht, aber es gibt Grenzfälle. Ne? Also das reine Astro-Geräusch sind diese Gravitationswellen. Das ist dieses Wupp, Wupp, was immer abwechselnd von links und rechts kommt. Dann sind da die Radioemissionen von Komet 67P. Übrigens hatte neulich Spaß mit der Spracherkennung. Ne? Ich habe ein englischsprachiges Interview transkribieren lassen und dieser Komet, Churyumov-Gerasimenko, der heißt auch 67P auf Englisch, 67P, und da hat die Spracherkennung dann 67 britische Cent draus gemacht. Ja. 67P, ach, ne? Also diese. Ja, 67 Pence. Also das sind die Radioemissionen von diesen Billigkometen. Also das steckt drin auf jeden Fall. Ne? Das ist auch schon so ein Mischding wahrscheinlich aus Astro und Geo, würde ich sagen. Dann haben wir die Räder ganz am Anfang von Perseverance, der einzige Mars-Rover mit Mikrofon. Und na gut, dann haben wir noch die Kommentare zu den Landungen auf diesem Kometen Jury und auf dem Mars von Curiosity. Und ich würde sagen, Rover-Mars-Forschung ist ja eigentlich auch Geo eher. Das merke ich jedes Mal, wenn ich versuche darüber oder wenn ich darüber schreibe und dann mich in irgendwelchen Mineralienbezeichnungen verheddere. Ja, ja. Ich verheddere mich ja auch in die. Genau, und ich würde sagen, man muss da hinkommen. Ne? Insofern, astrophysikalische Kenntnisse schaden nicht, wenn man den Mars erforschen will. Aber ich würde sagen, wir haben schon eine gute Mischung. Ich hätte gern tatsächlich auch noch mehr Astrogeräusche. Also wenn euch da noch Ideen kommen, ja, oder dir, dass ja, das ist schwieriger, ne? Also das ist wahrscheinlich eher irgendwelche sonifizierten Daten, ne? Also irgendwelche Daten, die man. Das ist meistens sonifizierte Daten, ja, weil wie will man es anders machen? Die Gravitationswellen sind ja auch sonifiziert. Tja. Tragisch. Ja, nee, aber tatsächlich, wir überlegen mal. Oder wenn euch noch was einfällt für weitere Astrogeräusche. Also ich hoffe ja sehr, ich glaube, dass auf dieser, wer ist denn die Mission? Firefly, nein, so ähnlich. Diese Sonde, die NASA, große Flaggschiff-Mission, auf den Titan schicken will. Mhm. Ein plutoniumgetriebener Helikopter. Also ich finde das so geil. Ja, plutoniumgetriebener Helikopter. Ja, also ein Helikopter mit Radionuklid-Batterie. Ne? Und ich glaube, auch da wollen sie ein Mikrofon mitnehmen, wenn ich mich nicht recht irre. Also das hoffe ich sehr, aber ich glaube, da müssen wir noch 10 Jahre Astrogeo machen, bis die da ankommt, insofern. Das war ja auch nicht das Schlechteste, aber ich plädiere allgemein für mehr Mikrofone im Weltall. Auf jeden Fall. Schon wegen der Podcasts. Ja. Wie die Expansion des Universums klingt, das hatten wir ja schon mal sozusagen, oder wie laut die ist, aber auch im Rahmen dieser Feedback-Folge haben unsere Hörerinnen und Hörer weiter über das Bild für die Expansion des Universums nachgedacht, wie man sich das vorstellen kann und warum die Rotverschiebung also die Rotverschiebung aufgrund der Expansion des Universums ist, warum die gleichzeitig höher ist, je weiter etwas von uns entfernt ist und das Universum dennoch beschleunigt expandiert. Dazu gab es vor allen Dingen auf der AstroGeo-Webseite zu dieser Feedback-Folge auch nochmal eine rege Diskussion und Fragen und so. Das würden wir hier alles nicht vorlesen, weil das zu sehr ausufert ins Detail geht. Aber einer unserer Hörer namens Klaus hat auch auf der Webseite eine sehr gute Antwort dazu geschrieben. Die ist sehr umfassend und sehr lang und deshalb lesen wir hier sie nicht vor. Aber der Hinweis, wenn euch das auch genauer interessiert, dann ist das alles zum Nachlesen da nochmal vorhanden. Also letzten Endes war das so die komplette Antwort auf diese Frage, die auch mich so verwirrt hatte, die uns, glaube ich, damals ein Hörer geschickt hatte, ne, wie das dieser Widerspruch ist, dass das Universum zwar beschleunigt expandiert bis zum heutigen Tag, aber gleichzeitig sich alles schneller zu bewegen scheint, von uns wegzubewegen scheint, je weiter und damit von uns entfernt und damit älter es ist. Und dieser Widerspruch ist eigentlich keiner, aber man muss so ein bisschen um die Ecke denken. Ich finde, der Klaus hat das ganz gut erklärt. Ja, und sich in diesen Vorstellungen, ich finde, man muss sich darin ein bisschen bequem machen. Ja, das hast du schon gesagt, ja. So, ja, genau. Einmal darüber nachdenken ist meistens nicht so, sondern irgendwie, weil es am Anfang kontraintuitiv erscheint und dann, ja, vielleicht hat es deshalb auch bei mir ein bisschen gehangen mit der Erklärung, weil ich mir das nicht vorstellen, es fällt mir selber sehr schwer, mir das vorzustellen, dass man sich das nicht vorstellen kann. Verstehst du, das ist so, für mich ist das so, ich habe es mir daran offensichtlich bequem gemacht und ich so, oh ja, aber wieso? Und dann, genau, aber von daher ein Kommentar zu Klaus, gerne durchlesen und ja, Dann gab es noch ein paar weitere Kommentare. Zum Beispiel hat Thomas geschrieben, zurück zum Urknall, weit weg und lange her. Und er schreibt, der Urknall ist lange her, da stimme ich zu, aber war der Urknall wirklich weit weg? Das wurde in der Folge auch nicht explizit thematisiert, aber der Ort des Urknalls ist in unseren drei Raumdimensionen recht einfach zu bestimmen. Der Urknall war genau hier. Ja, und bei dir, lieb er, KommentarleserIn, und dort, wo Franzi und Karl jetzt sind und auch dort, wo die beiden bei der Aufnahme waren, am selben Ort wie jetzt. Aber ja, auch auf der Oberfläche der Sonne, der dunklen Seite des Mondes, auf Betelgeuse und auf Wolf 359 und eben überall. Okay, dann war er auch weit weg, stimmt, aber eben nicht nur, hier war er auch und ich wollte euch das gerne wissen lassen. Und danke, Thomas, und das ist richtig. Das ist richtig, also wir machen hier und überall. Wir machen es uns hier jetzt gerade bequem, wo der Urknall war. Ein paar weitere Fragen auch zum Urknall hat Matthias, der schreibt, hallo Franzi, vielen Dank für deine Folge zum Urknall. Ich höre euch beide sehr gerne auf meinen langen Autofahrten. Und Karl und du machen das super, dass ich auch die Tiefen erfassen kann, obwohl ich gerade Auto fahre. Danke dafür. Bitte, bitte macht noch viele Folgen. Da sage ich schon mal danke, danke für die Blumen und wir haben vor, noch viele Folgen zu machen. Auf jeden Fall. Anscheinend ja noch mindestens 10 Jahre, bis Ergebnisse von den Untersuchungen der Auswirkungen von Satelliten in der Atmosphäre sind. Übrigens, diese bis diese Mission am Titan ankommt, sie heißt übrigens Dragonfly, was das englische Wort für Libelle ist. Ja, und wann kommt sie an? Ich glaube, in den Mitte der 30er Jahre. Ah, ja gut, das schaffen wir. Das schaffen wir. Hin. Das kriegen wir hin. So. Und Matthias hat noch eigentlich 3 Fragen, aber ich gehe nur auf 2 von ihnen ein. Er schreibt denn nämlich zum Urknall eben, da er schreibt, die ersten 5 Minuten fand ich soweit verständlich, bis zum ersten Licht leuchtet mir ein, die Expansion auch soweit klar, hurra. Die Hintergrundstrahlung passt für mich ins Bild. So, bei dem ganzen Urknallen gehen mir allerdings 2 Gedanken nicht aus dem Kopf. Warum hat es nur ein einziges Mal urgeknallt? Warum soll das alles nur ein einziges Mal passiert sein und niemals vorher oder an einem anderen Ort nochmal? Sozusagen ein Doppelwumms oder sowas. Das überlegt mich immer, das erinnert mich an meine alte Frage an unsere liebe Kollegin Martina Preiner, die ja auch mal im Podcast zu Gast war zum Ursprung des Lebens, wo ich immer gefragt habe, ja, aber was ist, wenn es 2-mal passiert ist? Aber zum Urknall ein Doppelwumms, fragt eben Matthias, ob ein 2. Vorgang völlig ausgeschlossen ist aus den Bewegungen unseres derzeitig sichtbaren Universums. Beziehungsweise ist eine derartige Eruption nicht auch außerhalb unseres sichtbaren Universums denkbar? Könnte das nicht auch die beschleunigte Expansion des Universums unterstützen? Also, dass es die beschleunigte Expansion des Universums unterstützt, wird ziemlich ausgeschlossen. Das würde man eigentlich gerne durch irgendwas erklären, was innerhalb sich unseres Universums befindet. Und zum Doppelwumms würde ich gerne auf die Astrogeo-Folge und auf meine Geschichte zum Multiversum verweisen. Mir ist gerade entfallen, welche Folgennummer das war, aber es ist nicht so lange her. Ich guck's gerade nach, aber es ist ja ein alter Klassiker, würde ich sagen. Es gibt ja bis heute die meistgehörte Folge, ja. Es gibt ja tatsächlich dieser Gedanke der ewigen Inflation. Folge 85. Folge 85. Der ewigen Inflation, laut dem es ständig irgendwo, ich sage jetzt einfach, ich bleib bei diesem wunderbaren Begriff, urknallen würde und jedes Mal entsteht dadurch ein neues Universum und wir sind nur eines dieser Universen. Wenn das wirklich so wäre, könnten wir diesen zweiten und dritten und unendlich viele Urknalls aber nicht nachweisen, weil das jenseits unseres Universums wäre und wir können nicht jenseits unseres Universums blicken. Es wären ja dann auch zum Beispiel Universen mit anderen Naturgesetzen als den unseren. Und also es gibt keine Möglichkeit ja für uns, jenseits des Universums zu blicken, weil wir sind halt drin. Und ja, wir würden also nichts mitbekommen. Aber dazu muss man auch sagen, dieser Gedanke dieser ewigen Inflation, da ist ja sogar, und das hatten wir auch in der Folge zum Multiversum, da wird ja sogar diskutiert, ist das überhaupt eine wissenschaftliche Theorie oder Hypothese, weil man kann es nicht überprüfen, weder falsifizieren noch verifizieren, weil es eben, wenn, dann jenseits unseres Universums wäre und deshalb ist es unbeobachtbar. Und deshalb würde es auf eine Art, wie diese Gottesbeweise hinauslaufen aus dem Mittelalter. Man kann nicht beweisen, dass es es nicht gibt, man kann nicht beweisen, dass es es gibt. Es gab mal Gedanken, wo man gedacht hat, oh, man könnte eben am kosmischen Mikrowellenhintergrund vielleicht doch nachweisen, wenn ein so ein Universum mit unserem vielleicht in den Frühzeiten zusammengestoßen wäre, aber das ist alles hochspekulativ und diese Untersuchungen waren auch nicht erfolgreich. So, also, wenn es zweimal urgeknallt hat, dann können wir es nie wissen. Auf jeden Fall nicht in unserem Universum. Aber es kann sein. Es könnte alles sein, aber ne, das ist, wissenschaftlich hat das so ungefähr einen Standpunkt, wie was du sein kannst, dass du sagst, jenseits des Universums ist ein fliegendes Spaghetti-Monster, wo jedes Universum entsteht aufgrund der Kochzeit seiner einzelnen Spaghetti-Monster. Finde ich echt Haare. Finde ich plausibel. Na, das ist so ungefähr genauso. Aber unser Hörer fragt weiter. Auch zum Thema Urknall, woher kommt all diese Energie an einem Fleck? Wenn ich davon ausgehe, dass die Energie da ist, dann macht der Urknall auch soweit Sinn, also die Energie unseres Universums, die Gesamtenergie. Also wie kommt die Energie auf diesen Fleck und warum genau dieser Fleck und nicht eine Universumsgrößenordnung daneben? Was zeichnet diesen Fleck also besonders aus, dass es genau da urknallen durfte? Das ist eine sehr gute Frage und die ehrliche Antwort ist, man hat keine Ahnung. Es ist ja, du benutzt implizit damit auch Begriffe, die für unser Universum spezifisch sind, zum Beispiel Raum. Ja, genau, ein Fleck ist ja ein Ort, XYZ. Ein Fleck wäre ein Ort, aber unser Universum umfasst für uns ja alle Orte. Und deshalb, was es darüber hinaus gibt, wissen wir einfach nicht. Ob es überhaupt was darüber hinaus gibt, ist auch nicht bekannt. Und deshalb muss es auch unklar sein. Also man hätte sogar Schwierigkeiten, das mathematisch zu umschreiben. In dieser ganzen Multiversumsgeschichte, wenn ich sage, es gibt dieses Inflatonfeld und diese ewige Inflation und jedes Mal, wo der Urknall, wo diese ewige Inflation aufhört, entsteht ein neues Universum in einem Urknall. Da würde man auch letztendlich sagen, warum an diesem Ort und nicht an einem anderen? Das sind zufällige Prozesse. Das wäre stochastisch, wo dann eine Quantenfluktuation zum Beispiel kollabiert und dann gibt es da einen Urknall. Aber es gibt keinen präferierten Ort, dass das passiert oder wie auch immer. Es wäre ein zufälliger Prozess. Aber das ist, wie gesagt, hochspekulativ und weiß man nicht. Ja, aber das ist schon, kann man auch nicht wissen, Teil dieses Witzes, ne, mit dem Urknall, dass es ja auch auf jeden Fall Quantenphänomene eine Rolle spielen, weil es so klein gewesen Richtig. Ist. Richtig, ne? Und das ist mein letzter Punkt. Das ist, es gibt ja auch dieser Gedanke vom zum Beispiel zyklischen Universum, dass es sich wieder zusammenzieht und dann wieder ausdehnt. Und das würden wir dann, der Beginn dieser Ausdehnung, diese Umkehr von Kontraktion zu Expansion, würden wir dann als Urknall bezeichnen. Das Problem bei all diesen Sachen ist letztendlich, dass Und darum ging es ja auch in meiner letzten Geschichte zur Entdeckung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das ist das früheste Bild des Universums, was wir haben können. Aber das heißt auch, das sind die frühesten Daten, die wir überhaupt irgendwie haben können. Und alles, was davor ist, ist nicht beobachtbar. Und vor allen Dingen, und dann kann man natürlich trotzdem weiter zurückrechnen, wie mit der primordialen Nukleosynthese. Ne? Also ich kann sagen, okay, wenn die Temperaturen immer steigen und die Dichte vor allen Dingen immer steigt und so weiter, pipapo, wie könnten dann die Elemente entstehen, in welchen Verhältnissen? Und dann kann ich heute nachgucken und sagen, okay, das passt, also dieses Szenario ist plausibel. Weil wir das aber vor allen Dingen mit unseren derzeitig gültigen Gesetzen der Physik erklären können. Wenn ich aber noch direkt zu Urknall zurückkehre, dann können wir das nicht mehr beschreiben, weil, wie Karl richtig gesagt hat, dann ist das Universum so klein, sage ich jetzt mal, dass Quanteneffekte anfangen, eine Rolle zu spielen. Und gleichzeitig, um das Universum zu modellieren oder um zu beschreiben, die Raumzeit zu beschreiben, brauche ich ja die allgemeine Relativitätstheorie. Und ganz am Anfang des Universums war es so klein und waren die Bedingungen so, dass Quanteneffekte eine Rolle spielen und die allgemeine Relativitätstheorie, also die Physik des Allergrößten und die Physik des Allerkleinsten. Und um das richtig zu beschreiben, bräuchten wir eine Theorie der Quantengravitation, die eben beides miteinander ja, verheiratet. Und diese Theorie haben wir nicht. Die gibt es nicht derzeit. Da ist ja seit Jahren oder Jahrzehnten die Bestrebungen. Das gibt es nicht. Und deshalb fehlt uns ja eine Theorie und die Mathematik und die Vorstellung, um überhaupt anfangen es zu beschreiben. Und deshalb wissen wir nicht, können wir noch nicht mal theoretisch beschreiben, wieso Urknall und warum da und nicht wann anders und wo anders. Aber das ist halt das, für uns ist das Wo und das Wann auch erst mit dem Urknall entstanden, weil vorher gab es für uns keine Zeit. Aber am Ende ist es ja total unpraktisch, ne? Dass wir nicht weiter zurückschauen können als diese 380.000 waren es, glaube ich, ne? Wo diese 380.000 Jahre. Also wenn man weiter zurückschauen könnte, dann könnten wir ja sozusagen auch Quantengravitationsmodelle daran falsifizieren, verifizieren, ne? Also das wäre echt cool. Schade, dass es das nicht geht. Das wäre gut. Ich meine, du kannst natürlich indirekt. Ich meine, warum wir nicht weiter zurückschauen können, darum ging es ja in meiner letzten Geschichte, weil eben das Universum vorher nicht durchsichtig war. Aber deshalb ist ja auch dieser kosmische Mikrowellenhintergrund von so großem Interesse, weil er ja den Zustand des damaligen Universums quasi eingefroren hat und uns so schon was darüber verraten kann, wie das Universum ausgesehen hat. Oder wie es dazu gekommen ist. Aber wir können einfach nicht zurückschauen. Es wäre sehr praktisch, aber und man versucht es ja auch teilweise dann ja mit vor allem mit Experimenten aus der Teilchenphysik oder so aus der Kernphysik, dann auch eher, dass man dann auch dieses Quark-Gluon-Plasma von kurz nach dem Urknall nachbaut, wo dann die ersten Elemente erst daraus entstanden ist. Also dass man die Bedingungen herstellt, wie kurz nach dem Urknall. Aber das ist eben alles nur ein Nachbauen und ob es wirklich so war, weiß man nicht. Und vor allen Dingen, was es dann eigentlich ausgelöst hat, weiß man erst recht nicht. Uns fehlen die Daten und die Beobachtungen und uns fehlen die Theorien. Ja, sag mal, jetzt sind wir eigentlich schon beim Feedback zu deiner letzten Folge, ne? Genau, aber ich lese, bevor wir dazu kommen, schreibe ich, was Matthias als Letzte schreibt, weil da stimme ich vollkommen bei. Er schreibt nämlich weiter, wenn mich das weiter plagt, dann fange ich noch ein Physikstudium an. Reizen würde es mich schon lange, noch 10 Jahre, dann bin ich hoffentlich Rentner, da kommt die zweite Chance. Dann habe ich viel Zeit, um mich nach dem heutigen theoretischen Maschinenbau auch der Astrophysik zuzuwenden. Mal sehen. Da kann ich sagen, Matthias, ich kann ein Physikstudium nur empfehlen. Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich, glaube ich, aus Spaß an der Freude einfach nochmal Physik studieren. Von daher nur zu. Was mich daran erinnert, dass mir neulich eine Hörerin geschrieben hat, und ich glaube, wir haben das hier gar nicht aufgenommen, deswegen erzähle ich es jetzt kurz, die eigentlich auch nur ganz kurz sich bedankt hat und sie studiert eigentlich, ich weiß nicht mehr was, Psychologie oder Neurowissenschaft, also sowas in die Richtung, aber nachdem sie jetzt auch schon einige Folgen unseres Podcasts gehört hat, hat sie sich jetzt auch mal in eine Physikvorlesung gesetzt. Fand ich total das schön. Das finde ich gut. Ich habe damals in der Studentenbibliothek immer nur die ganzen Psychologiebücher durchgelesen, ja. Als ich eigentlich für Physik lernen sollte. Von daher Ausgezeichnet. Und ich glaube, das ist auch nicht so typisch, dass du so wahnsinnig viele Gasthörer kriegst in die Physikvorlesung. Ne? Also vielleicht verirrt sich da mal irgendwie ein Mathematiker, aber ja, wer weiß, wer jetzt alles aufkreuzt. Am Ende noch Geologen oder so. Uiuiui. Oh, das wäre ganz wild. Genau, aber dann würde ich vorschlagen, machen wir doch erstmal das Feedback zu deiner letzten Folge, weil wir jetzt hier sowieso schon beim Mikrowellenhintergrund beim Urknall sind, noch ne? sind. Dann ja. tauschen wir das. Dann tauschen wir das und gehen direkt zum Feedback zu Folge 102. Das war nämlich das Universum und sein Urknall, das Ende des Anfangs. Da ging es um ja, die Entdeckung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und dass das der noch fehlende wirkliche ja, Hinweis war, dass es in unserem Universum so etwas wie einen Urknall gegeben hat, einen heißen und dichten Anfang. Da schreibt Corinna auf der Webseite, Lob, hurra. Sie schreibt nämlich, liebe Franziska, lieber Karl, grandiose Trilogie, die er da abgeliefert hat. Erst klassische historische Recherche und sehr unterhaltsam. Also sehr gute Hörliteratur und ich würde euch dafür den Literaturnobelpreis wünschen. Da sage ich wow. Vielen Dank für die Blumen. Was mich daran erinnert, dass der Tim Pritlaff, das Podcasting-Urgestein, der jetzt kürzlich eine Konferenz ausgerichtet hat, die Subscribe, die ich zumindest online verfolgt habe, der hat da gefordert, dass man doch dem Podcast oder dem Podcasting einfach mal einen Friedensnobelpreis geben sollte, ne? Weil man so schön in der Tiefe dort Dinge bespricht und den Menschen gut zuhört, so was in unserer Welt ja was wert ist, ne? Der etwas frotzelnde Teil von mir denkt sich, wenn man den Physik-Nobelpreis an KI-Forschung vergeben kann, dann kann man auch den Friedensnobelpreis an Podcasts vergeben. Ja, also vielleicht sogar zuerst den Podcast. Also, naja, okay. Aber uns fragt ja keiner. Und euch leider auch keiner. Aber Nein. Wir freuen uns trotzdem über solches Lob. Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen mehr Lob. Es schreibt auch ein anderer Hörender, die drei Folgen zum Urknall haben mir ausgesprochen gut gefallen, besonders weil sie die Entwicklung zum heutigen Wissen nachgezeichnet haben, inklusive schöner Anekdoten und vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist auch sehr gerne gemacht. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Lob, aber ich lese hier mal einen lustigen Kommentar vor von Lukas bei Spotify. Der schreibt, vielen Dank für euren interessanten, auch für Laien verständlichen und kurzweiligen Podcast. Im Ausschnitt der kosmischen Hintergrundstrahlungskarte erkenne ich Nordrhein-Westfalen. Blau das Ruhrgebiet, darunter blau Wuppertal, links davon Düsseldorf, rechts davon gelb und rot das Bergische Land. Das war also schon im Großen angelegt. Ja, das waren baryonische akustische Oszillationen nur für Nordrhein-Westfalen damals, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Ist doch schön. Also Lukas, du hast deinen ganz persönlichen Rorschach-Test bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Da. Hurra. Womit wir wieder bei Psychologie wären, ja. Rorschach-Test der Psychologie auch inzwischen aber durch. Aber egal, unterhaltsam. Ich höre ja gerade die Podcast-Folge Alles gesagt von der Zeit. Da war Matthias Maurer zu Gast. ESA-Astronaut. Der ESA-Astronaut, ja. Ja, und der war da, alles gesagt, ist ja dieser Podcast, der erst endet, wenn der Gesprächspartner keine Lust mehr hat. Und der war da fast 10 Stunden, was ich unglaublich finde. Zwischendurch mal irgendwie, sind sie zwischendurch mal, weiß ich nicht. Ja, ja, also Pipi-Pausen gibt's und da gibt's ja auch immer dann Essen, was dann geliefert wird und so. Aber ich finde das krass, weil wenn man weiß, wenn man als Journalist mal mit einem Astronauten sprechen will, die haben maximal eine halbe Stunde Zeit. So. Also auch, wenn man dann bettelt und so, nee, länger als eine halbe Stunde hat er keine Zeit. Naja, aber Maurer hat erzählt, als er in seinem Auswahlverfahren war, und das war ja das von 2008, glaube ich, wo er drin war, da hat man noch Rorschach-Tests gemacht. Deswegen komme ich überhaupt drauf. Warum würde man denn Rorschach-Tests machen? Ich glaube, also ich meine, du kannst, also ich bin überhaupt kein Experte dafür, aber so wie ich das verstehe, ist ja Rorschach pure Interpretation. Ne? Und du kannst dir natürlich da was ausdenken, wenn du irgendwie eine dunkle Seele hast, aber wenn du eine dunkle Seele hast und nicht darüber nachdenkst, dann sagt denen das vielleicht, dass du nicht psychisch stabil bist oder so. Also ich halte es auch für Quatsch, aber ja. Vielleicht machen sie ja auch Rorschach-Tests mit Mikrowellenhintergrund-Strahlungskarten mittlerweile. Eben, und die sind dann eben Nordrhein-Westfalen oder im Fall von Matthias Maurer das Saarland. Jetzt würde ich sagen. Ja, das ist nicht schwer, das da zu sehen. Also. Oh. So, machen wir weiter, oder? So, genug böse. Manfred schreibt auch zu dieser Folge, Vera Rubins Doktorvater, es ging auch kurz um Vera Rubin, Vera Rubins Doktorvater war George Gamow und der hat auch nie den Nobelpreis gewonnen, obwohl er ihn verdient gehabt hätte, schon allein für die Erklärung des Alpha-Zerfalls, unabhängig von der ganzen Urknallgeschichte. Karl hat vermutlich Vera Rubin mit Jocelyn Bell verwechselt, was den nicht erhaltenen Nobelpreis betrifft. Hier hat den Preis wirklich der Doktorvater von Jocelyn Bell, nämlich Anthony Hewish, eingesackt. Tja, das hast du auch nicht gemerkt, ne? Mit meinem. Nee, da habe ich nicht schnell genug geschalten. Das tut mir leid. Das sind immer diese schnellen Einwürfe, die man macht. Also, Manfred, das ist mir peinlich und du hast recht. Ich habe mir dazu noch überlegt, dass es ja durchaus eine größere Zahl von Frauen gibt, die den Nobelpreis verdient gehabt hätten, die auch vorgeschlagen worden sind, sogar teilweise vierfach vorgeschlagen wurden. Ne? Also eigentlich kann man die Namen dieser Nichtpreisträgerin wahrscheinlich gar nicht so leicht verwechseln, wie man die männlichen Preisträger verwechselt. Und ich finde immer dieses kuriose Beispiel toll, dass es ja mittlerweile 34 Männer gibt mit dem Vornamen John, die einen Nobelpreis bekommen haben. Und zwei davon übrigens in diesem Jahr, 2024, zwei neue Johns. Hurra. Endlich, hurra, genau. Während unter den naturwissenschaftlichen Nobelpreisen, diesen drei, dieses Jahr keine einzige Frau dabei war. Aber genau, so kann man immer polemisieren. Ich mache das hier ganz kurz auf, weil ich finde das Thema immer interessant, darüber nachzudenken, weil es auch wieder nicht so einfach ist, weil es eigentlich komplex ist, weil ja nicht jede wichtige Person, die aus heutiger Sicht an einer bahnbrechenden Entdeckung beteiligt war, am Ende auch den Nobelpreis bekommen kann. Ne? Also das sind ja immer höchstens 2 bis 3. Und dann kann man argumentieren, wenn man auf den niedrigen Frauenanteil, gerade beim Physik-Nobelpreis, da sind es ja wirklich wenige, schimpft, kann man auch immer gegenhalten. Und das machen auch viele, wenn man das anbringt. Naja, der Frauenanteil in der Physik liegt jetzt auch nicht bei 50%. Was man aber schon tun kann, ist im Einzelfall halt kritisch hinzuschauen. Ne? Und da gibt es halt auch so Beispiele von Frauen, die ihn wirklich verdient gehabt hätten. Lise Meitner ist das Paradebeispiel, bei der die Wikipedia schreibt, sie zählte zu den bedeutendsten Naturwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts. Ne? Also da sind Frauen mitgemeint in dieser Formulierung definitiv, weil Lise Meitner gehört zu denen, trotz des generischen Maskulinums. Und sie hatte immerhin einen wesentlichen Anteil daran, die Kernspaltung zu verstehen. Also sie war ja so ein bisschen das Brain sozusagen, das dann zu durchschauen in den 40er Jahren. Und deshalb wurde sie mehrfach für die Nobelpreise in Physik und auch in Chemie vorgeschlagen, hat ihn aber nie bekommen. Ne? Also ich finde, Lise Meitner ist zum Beispiel da gab es definitiv einen männlichen Bias in der Auswahlentscheidung. Das kann man nicht schönreden. Und in dieser Reihe muss man auch definitiv ja Vera Rubin erwähnen, die ich auch erwähnt habe, die Entdeckerin der dunklen Materie, beziehungsweise die Entdeckerin des Effekts, den sie auf die Rotation der Galaxien hatte. Soweit ich weiß, das ist ewig gerade Vera Rubin, also dass Vera Rubin fantastische Arbeit geleistet hat und eine großartige Astronomin war, die wichtige Beiträge, extrem wichtige Beiträge geliefert hat, ist eben also das ist nicht zu bestreiten, aber soweit ich weiß, es wurde noch nie ein Nobelpreis für dunkle Materie verliehen, weil das Nobelpreiskomitee eigentlich gerade bei solchen Sachen sehr, sehr, sehr konservativ war, weil das muss ich irgendwann mal machen, die Recherche, ob jemals ein Nobelpreis in Naturwissenschaften verliehen wurde für irgendwas, was sich hinterher als falsch herausgestellt hat. Und ich glaube, das wollen die unbedingt vermeiden und deshalb auch die dunkle Materie, wir sprechen immer über dunkle Materie, als ob das ein Ding wäre, was tatsächlich schon je entdeckt worden ist oder was es auf jeden Fall gibt. Aber unterm Strich haben wir keine Ahnung, was es ist oder was diese Effekte erzeugt und deshalb könnte das ein Grund sein, warum es dafür auch noch nie einen Nobelpreis gab. Das ist auch, wenn man den Nobelpreis für die Entdeckung der dunklen Energie, das war kein Nobelpreis für die Entdeckung der dunklen Energie, sondern das war ein Nobelpreis für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums. Und wenn man sich die Begründungen des Nobelpreiskomitees durchliest, dann steht da nirgendwo dunkle Energie. Aus genau dem Grund, weil die Entdeckung, dass das Universum beschleunigt expandiert, ist einen Nobelpreis wert. Aber was es ist, keine Ahnung. Und deshalb gab es dafür auch keinen Nobelpreis. Und deshalb, ne, aber könnte man für diese Rotation der Galaxien an sich auch einen Nobelpreis verleihen? Ja, sicherlich. Aber sie hätte ihn sicherlich nicht für die Entdeckung der dunklen Materie bekommen, weil die hat sie ja nicht entdeckt. Das Thema hattest du ja auch in deiner letzten Folge angesprochen, ja, ne, dass die oft die Theoretiker den Nobelpreis gar nicht bekommen, beziehungsweise sehr spät bekommen, während die Experimentatoren, die dann Dinge nachweisen, bei denen ist es dann immer safe zu sagen, naja, sie haben es jetzt nachgewiesen. Genau, wie Penzias und Wilson, die den kosmischen Mikrowellenhintergrund entdeckt haben und keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich entdeckt hatten. Ich meine, ja, ich finde auch das Higgs-Teilchen ist ein gutes Beispiel, ne? Also sie haben sozusagen da mit dem LHC das nachgewiesen und ab dem Moment war Peter Higgs halt auch dann der Theoretiker, der diesen Preis noch bekommt, genau, obwohl er schon hohes Alter hat. Aber er musste sich halt einfach noch ein paar Jahrzehnte gedulden. So. Aber nun ist sowieso, Nobelpreise sind sowieso, gibt es ja auch Diskussionen darüber. Ich meine, ich glaube, es würde sich jetzt niemand wehren, ihn zu bekommen, außer Bob Dylan offensichtlich. Aber dass das zumindest in den Naturwissenschaften ein komplett veraltetes Modell ist, um, sag mal, eine Erkenntnis zu belohnen, ist ja auch eigentlich klar. Also gerade so Higgs-Teilchen, ich meine, wem gibst du diesen Preis? Und die Tatsache, dass der immer nur an 2 bis 3 Personen verliehen werden kann oder soll und nicht an eine Kollaboration, weil Wissenschaft ist ja nun mal heutzutage sehr, sehr, sehr, sehr kollaborativ. Diese Geschichte von der Einzelperson, die irgendwas Fantastisches entdeckt, so funktioniert Wissenschaft heute überhaupt nicht mehr. Dann hast du die thematischen Einschränkungen des Nobelpreises und da gibt es schon ein Argument, dass diese Nobelpreise, die Narrative von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, heroischen Einzelpersonen verstärken, anstatt das klar zu machen, wie es halt tatsächlich wirklich funktioniert. Aber ein Argument, ich meine, das funktioniert ja einfach, also sozusagen medial funktioniert es nach wie vor, es gibt eine große Aufmerksamkeit und das ist eigentlich ein Argument dafür, dass, also das, ich glaube, es muss keine Frauenquote geben bei jetzt gerade bei den naturwissenschaftlichen Preisen, aber dass man einfach Frauen, ne, hervorhebt damit, weil man könnte ja sagen, wir können, der Nobelpreis kann nicht gerecht sein, ne? Aber wenn es jetzt eine Gruppe von Menschen gibt, die da maßgeblich gearbeitet hat, dass man dann einfach sagt, ja, wir hätten schon gerne, wenn es da Frauen gibt, dass eine Frau auch den Preis kriegt, einfach weil die da Nobelpreisträgerin ist und sich dann hinstellt vor junge Mädchen und sagt, hier, so war das und ihr könnt das auch schaffen. Und wenn man mal Nobelpreisträgerinnen hört, also ich war vor ein paar Jahren in einem Vortrag von der Ada Jonath, die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, maßgeblich zum Verständnis und zur Aufklärung, also zur elektronenmikroskopischen Aufklärung der Ribosomen in der Zelle beigetragen hat. Und ich fand die einfach als Mensch total spannend. Also das Thema hat mich gar nicht so interessiert, aber ich finde immer, wenn man Nobelpreisträgern begegnet, ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, die strahlen sowas aus. Und wenn man sagt, dieser Preis hat auch vor allen Dingen so eine Leuchtturmfunktion, Marketing für die Wissenschaft in die Gesellschaft hinein und gerade zu jungen Menschen, da finde ich, könnte man auch argumentieren, dass da eigentlich mehr, etwas neutraler formuliert, auch diversere Menschen irgendwie, also auch Menschen aus dem globalen Süden zum Beispiel, eigentlich bedacht werden sollten. Ne? Ja. Aber natürlich, die Wissenschaft funktioniert anders und nicht nur sind in höheren Positionen mehr Männer, sondern du hast halt auch, vor Jahrzehnten war das auch alles nochmal verschärfter und natürlich hast du auch ein Ungleichgewicht, wie viel überhaupt in Forschung an Geld gesteckt wird im Norden versus im Süden. Also ja, es ist sicher nicht auch so einfach, dann das in irgendeine Richtung zu verschieben. Absolut. Ja. Nee. Also ich sehe auch beide Punkte. Ich sehe auch mehrere Standpunkte. Das ist, bei mir persönlich ist es so, ach mein Gott, letzten Endes, ich erwähne das ja auch, ne, wie gesagt, wenn ich meine Geschichten erzähle, okay, der oder die Person hat den Nobelpreis dafür bekommen, weil das halt einfach auch für die Physik die ähnliche Leuchtung Funktion hat wie die Fields-Medaille in der Mathematik. Ja. Weil das ein Begriff ist, den man kennt. Für mich persönlich, auch als Journalistin, finde ich die Geschichten oder die eigentliche Forschung immer spannender als die Menschen, die dahinter stehen. Und ob sie jetzt irgendeinen Preis dafür gekriegt haben, ist mir eigentlich auch Latte. Also weil ich halt einfach, ich bin halt an den Inhalten immer mehr interessiert als an dem ganzen Menschlichen und ob da irgendein Komitee irgendjemanden geehrt hat, der 5-mal nominiert wurde oder nicht oder bla, das ist alles, da denkt sich auch der naturwissenschaftlich geprägte Snob in mir manchmal, das menschelt mir zu sehr, gib mir die Forschung. Das ist auch eine meiner Sichtweisen auf dieses Thema. Weshalb ich nie eine Geschichte darüber erzählen werde, allein über die Nobelpreise, weil ich zum Beispiel das finde ich ja, whatever, ne? Also mir geht's ja auch so ähnlich wie dir, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht so tickt. Also die Mehrheit der Gesellschaft eher an den Personen hängt am Ende. Oh, das ist ja auch vollkommen okay. Das ist ja auch gut so. Ich meine, es muss und darf und kann solche und solche geben. Und das auf jeden Fall, ne? Aber das ist so ein bisschen wieder ein Argument dann für diese Preise und ihre Wirkung und so. Wenn man naja, das richtig absolut. Ansetzt. Absolut, ich würde jetzt, das ist ja auch letztendlich stört, also mich persönlich oder auch als Wissenschaftsjournalistin, ja gut, dann gibt es halt Preise dafür, ja und, es gibt ja eine Pluralität auch mit den Dingen, die einem wichtig sind, auch in der Unterhaltung oder in den Geschichten, die wir in unserem Beruf selber erzählen und ja, also ist ja so, es ist nur von der, sag ich mal, von der Bedeutung, die ich dem Ganzen ja. für mich oder auch für genau. mein Berufsfeld zumesse, ist so, ja, mei, also. Also wir erzählen hier nicht zwingend Geschichten von Nobelpreisträgern, es sei denn, die Themen sind spannend. Genau. Themen sind spannend, da komme ich dann auch wieder zurück, weg von Nobelpreisen etc. pp. Zu einer Mail von einem Hörer namens Stefan. Der schreibt, sehr geehrte Frau Konitzer, ich bin begeisterter Zuhörer Ihres Astro-Podcasts. Astrogeo. Mit zunehmendem Interesse am Thema Kosmos, Urknall, Entstehung, Ausdehnung merke ich allerdings, dass es mir als studierter Volkswirt an so gut wie allen Grundlagen fehlt. Könnten Sie vielleicht eine Grundlagenlehrbücher in Ihrer nächsten Sendung empfehlen? Gerne Bücher mit Lehrbuchcharakter, da diese oftmals besser verständlich sind als zu populärwissenschaftliche Bücher. Und Stefan hat mich auch zu meiner Meinung nach drei Titeln gefragt. Wir bringen euch echt dazu, nochmal zu studieren. Ich finde das super. Ja, ja. Da musste ich leider Gottes auch, habe ich ihm auch zurückgeschrieben, da kann ich nichts dazu sagen, weil ich mit allen drei Titeln, ich habe die alle selber nicht gelesen. Ich kann nur dazu sagen, also Lehrbuchcharakter, dass mein eigenes Lehrbuch während des ersten Jahres meiner Studienzeit war ein Buch namens Universe von Friedman und Kaufmann. Das ist tatsächlich ein Buch, das liebe ich bis heute heiß und innig und plane immer, es mir nochmal in einer aktuellen Version zu kaufen, in einer aktuellen Ausgabe, die ja, 100 Euro dafür auszugeben. Also es ist sehr schön aufbereitet, grafisch aufbereitet und es bietet einen guten Überblick über die Grundlagen und ist auch von der Mathematik, weil es sind natürlich auch Rechenbeispiele und Aufgaben drinnen, das ist halt bei Lehrbüchern so, richtet es sich an Studierende der ersten Semester in Deutschland. Da ich in England studiert habe, ist es ein Buch auf Englisch, es gibt es in keiner deutschen Übersetzung. Aber das kann ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen und vielleicht wünsche ich mir das dieses Jahr zum Geburtstag oder irgendwie sowas. Aber du hast das gar nicht, na sowas. Nein, ich hab's, aber ich hab's natürlich von meinem Studium und das ist auch schon irgendwie 3000 Jahre gefühlt her. Neue Auflage, einfach nur so. Wegen Lehrbüchern dezidiert, die sich mit Kosmologie beschäftigen, ist das halt gerade bei Lehrbüchern meistens so, dass diese sehr, sehr, sehr, sehr schnell in höheren mathematischen Sphären schweben. Also eine mathematische Grundbildung der Schule oder auch eine mathematische Grundbildung in einem nicht naturwissenschaftlichen Studium reicht dafür dann meistens nicht aus. Also das kann ich bestätigen. Irgendwann sind die Worte und die ganzen Sätze weg und dann kommst du auf eine Seite mit 25 Formeln und einer Herleitung und dann ist der Spaß recht schnell vorbei, weil dir niemand erklärt, beziehungsweise in einem ganzen Halbsatz, was das nun eigentlich heißt. Weil du sollst es ja nachrechnen. Das ist auch zum Beispiel als Beispiel eins meiner, das sollte ich mir auch wieder kaufen, das war toll, mein Lehrbuch über Quantenphysik. Ein Klopper, Quantenmechanik, 450 Seiten, du könntest damit jemanden erschlagen. Sehr gutes Buch, aber Quantenphysik wird dann auch seit über 100 Jahren drüber gestritten. Und was heißt das jetzt? Diese 450 Seiten hatten ganze anderthalb Seiten damit sich beschäftigt, was das nun eigentlich heißt. Also über die Interpretation der Quantenphysik. So, anderthalb Seiten von 450. Deshalb, es könnte frustrierend werden. Aber ich finde das tatsächlich eine gute Frage, über die ich noch etwas nachdenken werde und dann auch vielleicht mal Buchtipps mitbringen. In der Zwischenzeit habe ich allerdings auf YouTube eine Playlist ausgegraben, die ich, als sie damals erschienen ist, ebenfalls sehr gerne angeschaut habe. Das ist aus dem Jahr 2013 9 Vorlesungen zum Thema Kosmologie, also es war Cosmology 101 sozusagen, von der Stanford University, wo Leonard Süskind, ein sehr, sehr bekannter theoretischer Physiker, Kosmologe, diese Vorlesungen gehalten hat. Ja, 9 Stück, die sind auch alle anderthalb Stunden lang mit der entsprechenden Mathe auch dabei. Und diese Vorlesungen decken vom Niveau her das ab, was in einem Lehrbuch stehen würde. Und wenn man des Englischen mächtig ist, kann man sich die durchaus mal angucken oder reingucken. Wie gesagt, die sind noch kostenlos. Inzwischen ist das Further Education Program der Stanford University ist auch kostet Geld. Aber das hier ist eben noch auf YouTube vorhanden in einer gesamten Playlist und die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und vielleicht kannst du da mal reingucken, lieber Stefan, und mal sehen. Und dann wirst du recht schnell merken, ob das vom Niveau her dir so gefällt. Und ja, das wäre eigentlich das. Sehr gut. Unsere Folge. Das war die langen Antworten auf die auch teilweise sehr langen Fragen zum Urteil. Genau. Tja, dabei war der so kurz. Okay, dann machen wir mal weiter. Und zwar haben wir getauscht und deswegen ganz knapp nur zu Ausgabe 101, tödliche Sterne, wenn Explosionen ein Massensterben auslösen. Jetzt zwar um Sterne, aber es war trotzdem Karls Geschichte. Ja, genau. Aber wir haben uns auch schon mal abgesprochen, ja kürzlich, dass wir auch durchaus mal das Feld des anderen beackern dürfen. Ja. Deswegen freue ich mich auch schon auf Geogeschichten von dir. Na doch, du hast doch da irgendwas angefragt. Also ich. Ein was habe ich angefragt, ja. Genau. Aber egal. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil da, also darüber wusste ich auch wirklich, weiß ich auch wirklich gar nichts. Aber genau, da müssen wir euch noch auf die Folter spannen. Jetzt zu dieser Ausgabe 101 gab es vor allen Dingen ein Feedback von Schenkel im Fediverse. Und er oder sie schreibt, wie man wohl in einigen Millionen Jahren unser Massensterben erforschen wird. Also das ist jetzt eher so eine spekulative Frage zu der Frage, die ich in der Folge besprochen habe, dass wir auch die alten Massensterben vor mehreren hundert Millionen Jahren ja sehr schwer teilweise erforschen können. Und ich finde dieses Gedankenexperiment ganz gut, weil eigentlich denkt man ja, wir verändern den Planeten so doll und überall liegen irgendwie kaputte Autos rum und Brückenpfeiler und so. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich lange so aussehen, wenn der Mensch verschwunden sein wird, dass er mal da war. Aber ich habe auch schon gelesen, dass wenn man einfach ein paar Millionen Jahre in die Zukunft spult, Erde ohne Mensch, dass das dann gar nicht mehr unbedingt so offensichtlich ist, ne? Weil man einfach so Dinge hat wie Plattentektonik und Erosion und so und dann auch so Betonteile halt einfach wegerodieren, der Stahl sowieso ziemlich schnell verrostet. Und ich habe auch schon gelesen, dass man vielleicht sogar relativ bald Sedimentgeologen bräuchte und chemische Analytik, um nachzuweisen, dass mal was komisch war in diesem Anthropozän. Und vielleicht gibt es dann die ein oder andere Stelle, wo noch nicht alle Stahlteile weggerostet sind. Also die müsste man dann wahrscheinlich suchen und mit Glück irgendwie sind die noch nicht irgendwo ganz tief in der Erde, sondern noch irgendwo sichtbar, wo dann vielleicht noch irgendwelche sehr beständigen Kunststoffteile sich gehalten haben, die in dem Moment noch nicht zu kaum nachweisbarem Mikroplastik zerbröselt sind oder eben diese Betonteile. Folgenden Gedanken finde ich eigentlich ganz nett, nämlich, dass die beständigsten Artefakte unserer Zivilisation durchs All kreisen oder vielleicht auch irgendwo auf anderen Himmelskörpern stehen, ne? Auf dem Mond, auf dem Mars. Perseverance in ein paar Millionen Jahren immer noch auf dem Mars rumsteht. Ja. Wahrscheinlich von Sand vielleicht dann bis dahin, wahrscheinlich komplett bedeckt. Ja, aber vielleicht, genau, versinkt er so langsam, aber auch da ist ja die Atmosphäre so dünn, dass da gar nicht so viel Material bewegt wird. Und auch so Satelliten in geostationären Orbits ist ja sowas, ne? Also klar, die werden irgendwie von der Sonne und von Mikrometeoriten getroffen, aber ansonsten passiert ja da nicht viel. Also vielleicht sind das dann die Dinge, die man am ehesten noch findet, wer auch immer danach sucht, dann was von uns übrig ist. An dieses populärwissenschaftliche Buch von sicherlich über ein Jahrzehnt her, das The World Without Us, die Welt ohne uns. Wo ein Autor das Szenario durchgespielt hat, was wäre, wenn wir Menschen morgen alle weg wären, was würde dann passieren? Das fand ich sehr spannend. Das hat sicherlich auch einige Übersimplifizierungen und Vereinfachungen und ist auch nicht ganz korrekt oder wie auch immer, wie alle Populärwissenschaftenbücher, dass die Sache war halt zu stark vereinfacht, aber das fand ich damals ein sehr, sehr spannendes Buch, weil es sich genau damit letztendlich beschäftigt. Was bleibt von uns eigentlich übrig, was man dann oder wie geht es, wie würde es dann weitergehen und was wäre dann noch nachweisbar in x Jahren? Genau, also spannende Frage. Natürlich hochspekulativ. Wir werden sehen. Oder du kannst einfach. Franzi, wir nicht. Ja. Wir nicht. Oder du kannst dir einfach auf einem irgendwie super, ich habe ja mal, wie transportiert man Informationen am längsten und nachhaltigsten? Und da war selbst von den Menschen bei den großen Computerzentren mit Speicher, die antworten, naja, eigentlich so Steinplatten. Also du könntest dir irgendwas richtig Großes suchen und einfach das einritzen oder einmeißeln, ganz tief und dann hoffen, dass es vielleicht die Erosion übersteht. Ich meine, die Menschen in diesem Team von Carl Sagan geleiteten Team, was diese goldenen Platten, Schallplatten ja eigentlich für die Voyager-Mission gestaltet hat. Die sind ja auch immer noch, die von denen, die noch leben, sehr davon überzeugt, dass eine Schallplatte echt auch sehr beständig ist. Also ich glaube, 1 Milliarde Jahre haben sie abgeschätzt, ist dieses Ding irgendwie noch lesbar. Naja, gut, wenn du sie ins Weltall packst und gut isolierst, aber wenn du sie auf der Erde hast und da wird es einfach von der Erosion irgendwann in den Erdmantel gespült, dann ist halt auch auf der Erde ist schwierig, genau. Auf der Erde ist schwierig, die Erde ist zu busy. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen allgemeines Feedback, ganz wenig, wir haben es fast. Ja, Noel schreibt auf Spotify, ich liebe diesen Podcast, bitte noch unendlich weitere Folgen. Genau, auch da habe ich direkt irgendwie wild assoziiert, ne? Tust du wahrscheinlich auch, wenn so eine Aussage kommt. Wir tun nämlich wirklich, was wir können, aber wir versprechen mal besser nicht zu viel. Zumal ja bei unendlich vielen Folgen hätte ich echt Sorge, dass wir gemäß des Gesetzes der großen Zahlen, was wir hier auch schon mal angesprochen haben, irgendwann eben nicht mehr wie Astrogeo klingen, sondern zwischendurch auch mal wie die Tagesschau oder wie Rosamunde Pilcher oder was auch immer. Und statistisch ist es eben wahrscheinlich, dass genau das irgendwann passieren würde. Und insofern verzeih uns, dass wir uns vorbehalten, nur eine endliche Zahl neuer Folgen zu machen. Aber trotzdem nicht aufhören. Wobei ich nichts dagegen hätte, mal wie Rosamunde Pilcher zu klingen. Das wäre vielleicht auch ein interessanter Crossover, ja. Genau. Auf gar keinen Fall. Und ganz am Ende habe ich noch eine Mail von Thomas. Da schreibt Thomas, hallo liebe Franziska, lieber Karl, ich mag euren Podcast und euren Stil, witzig und doch sehr lehrreich. Ich würde gerne mehr über das Thema Blockuniversum wissen, welches wohl im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie als Lösung für die unterschiedliche Wahrnehmung der Zeit angesehen wird. Und ich kannte das bislang noch nicht und habe dann Wikipedia aufgerufen. Und die Wikipedia verrät zum Thema Blockuniversum. Das Blockuniversum, auch Blockzeit-Eternalismus, bezeichnet eine bestimmte kosmologische Vorstellung. Dabei wird die Gesamtheit der Zeit als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als gleichermaßen gegeben und real aufgefasst. Die Zeit wird somit in Analogie zum Raumphilosophie in Klammern gesehen. Die Annahme einer solchen Position hat weitreichende Folgen für die Philosophie der Zeit, die Ontologie und die temporale Logik. Konkurrierende Standpunkte sind Präsentismus, nur die Gegenwart ist real, und Possibilismus, Gegenwärtiges und Vergangenes sind real gegeben, die Zukunft ist offen. Und Thomas, da muss ich dich wahrscheinlich in der Hinsicht stark enttäuschen, weil ich aus meinem laienhaften Standpunkt entspringt das eher der Philosophie. Und damit ist das alles cool, damit ist auch gar nichts verkehrt, aber wo es dann, fände ich, für die Naturwissenschaft interessant wäre, hat diese Ansicht irgendwelche Auswirkungen auf Theorien oder auf Modelle aus der Physik oder aus den Naturwissenschaften? Also, weil ich kann ja erstmal alles annehmen und sage, okay, das ist real und das ist real, aber für die Physik müssten wir dann ja sagen, okay, welche Auswirkungen hat das auf unsere Modelle oder hat das auf die Theorien oder wie kann ich das in, ich sag mal, Zahlen oder Formeln oder Variablen beschreiben? Und wo wir auch dann schon bei der Philosophie wird, was ist überhaupt mit real gemeint? Ne, also wie fasse ich dieses, okay, real, wie fasse ich das in mathematische Sprache und was wäre dann die physikalische Interpretation desselbigen? Und deshalb habe ich sicherlich nicht das nötige Rüstzeug, um mich damit auseinanderzusetzen, möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass ich sehr stark der Meinung bin, dass die Zeit an sich als Dimension oder wie auch immer man sie auffasst in der Physik schon ein spannendes Forschungsfeld auch für die Physik wäre. Und so weiter und so fort. Wäre im Sinne von, dass wir sie eigentlich auch noch viel zu wenig verstehen, ne? Ja, ich bin, das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass man sich zu wenig aktiv damit auseinandergesetzt. Also was jetzt du genau reversibel und irreversibel ist und so weiter, pipapo. Wie Zeit zum Beispiel eben in der Quantenphysik angesehen wird und wie sie angesehen wird in der allgemeinen Relativitätstheorie. Da gibt es ja Unterschiede zum Beispiel auch. Und das fände ich schon spannend. Aber da es dazu natürlich extrem schwierig ist, Experimente zu machen, es ist ein bisschen, oder halt, ja, es ist jetzt nicht, da gibt es keinerlei low-hanging fruit, denke ich, wo man sagen könnte, okay, und deshalb. Ja. Ja, aber fände ich spannend. Genau. Ja, vielleicht kennt ihr ja einen richtig tollen Naturwissenschaftsphilosoph, ich weiß gar nicht, wie dieses Feld innerhalb der Philosophie heißt, dass sich mit naturwissenschaftlicher Wahrnehmung beschäftigt, aber vielleicht gibt es da ja irgendwie einen schönen Podcast mit Menschen, mit denen wir mal ein Crossover machen können oder so, weil ich glaube tatsächlich. Die müssten mir erstmal erklären, was Ontologie heißt, das habe ich nämlich noch nie irgendwas, genau. Das ist irgendwas mit Sein und ich habe das schon 3000 Mal nachgelesen und auch ich hatte in der Schule den Wahlkurs Philosophie am Nachmittag, weil ich keine Hobbys und Freunde hatte und habe es immer noch nicht verstanden. Genau. Aber ja, genau, ich schließe mich an. Wenn ihr Tipps habt, dann her damit. Genau, also es ist auch definitiv nicht mein Gebiet. Aber das heißt nicht, dass ich da nicht neugierig bin. Aber für mich scheitert es, und da bin ich einfach, glaube ich, auch zu sehr Naturwissenschaftler, oft schon an der Begrifflichkeit und Sprache. Also da müssen wir irgendwie gute Kommunikatoren mal einladen, dass das funktioniert. Ja, das ist einerseits, nee, das sowieso. Weil die Sprache, das haben wir auch festgestellt, oder auch innerhalb der Naturwissenschaften werden ja oft auch unterschiedliche Begrifflichkeiten für ein und dieselbe Sache zum Beispiel benutzt und dann wird man auf einmal sehr verwirrt. Wie bei deinem Kometen, wo das Übersetzungsprogramm das auf einmal zu 67 Pi macht, also ja. Pence. Aber jetzt habe ich auch den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Begrifflichkeiten sind das eine und wo es bei mir, und das ist, denke ich, liegt an meiner naturwissenschaftlichen Prägung aufgrund des Studiums oder auch aufgrund der Neigung. Bei mir scheitert es immer daran, dass du kannst ja echt viel erzählen und viel schreiben und dir viel überlegen und dich dann über auch die interne Logik und Konsistenz der verschiedenen Modelle unterhalten. Aber und was heißt das? Also what's your point? Also wo kommen wir jetzt bei raus? Ich meine, ich kann sagen, okay, nur die Zukunft ist real oder ich kann sagen, nur die Vergangenheit ist real und meine Antwort darauf wäre ja und? Was sagt mir das jetzt? Also welche Erkenntnis habe ich denn daraus gewonnen, außer einen anderen Standpunkt nachvollzogen. Ich glaube, das reicht vielleicht. Ja. Genau, und das reicht auch, das ist auch vollkommen, ne, aber das ist halt dann immer so mein Ding so und was nu, was machen wir jetzt damit? Es gibt doch diesen alten Witz, ne? Ich glaube, ich erzähle jetzt nicht, weil ich kriege dich zusammen. Mir ist es doof, einen Witz halb zu erzählen. Mach mal nächstes Mal. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Schlusswort über. Ja, lass uns das tun. Nämlich am Dank. Nachdem wir dieser Folge sehr viel Dank eingeheimst haben von euch für unsere Geschichten, sagen wir jetzt Danke. Und zwar an alle, die uns finanziell unterstützen. Wir finden euch total nett. Und ja, möchtest du die Liste vorlesen? Ich möchte die Liste vorlesen. Ich finde euch auch richtig nett. Und dieser Woche geht großer Dank an unsere neuen UnterstützerInnen. Natürlich auch an die, die es schon länger tun. Aber erwähnen möchten wir unsere neuen UnterstützerInnen. Und das sind Juliane, Thomas, Timo, Lukas, Marcella, Holger, Marcella, also ich hätte sie, egal, also könnte man Italienisch aussprechen, könnte man auch Deutsch aussprechen, Marcella, Holger, Elke, Ulrich und Andeko. Vielen Dank. Danke an euch, vielen lieben Dank. Ja, und dann war sie das, die Ausgabe 103 von Astrogeo, einem Astrogeo-Plänkel. Schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen, die ihr erkennt, die ihr auch auf unserer Webseite findet. Und ja, bis dahin sagen wir tschüss, macht's gut. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. A tout de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green, sir. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. Warte mal, ich muss mal kurz meine Logik verstehen. Ich verstehe sie gerade nicht mehr. Das ist alles okay. Ist das logisch, was ich hingeschrieben habe? Nein. Danke. Da muss ich mal eine neue ausdenken.